Einem anderen Gerüchte zufolge soll der Kronprinz von einem Förster aus Eifersucht oder Rache im Walde erschlagen worden sein. Dafür sprach hauptsächlich der Umstand, dass der Schädel des Kronprinzen zertrümmert war. Allein aus dem Zeugnis Dr. Widerhofers, der die Leiche gesehen und die Wunden verbunden hat, geht unwiderleglich hervor, dass der Kronprinz Selbstmord verübt hat, und zwar in seinem Zimmer in Meierling. Die wichtigsten Stellen seines Berichtes seien hier nach den Aufzeichnungen der Baronin Wallersee wiedergegeben. Alles schwamm in Blut, die Kopfkissen waren besudelt, die Wände bespritzt, es rieselte in einem purpurnen Bach vom Bett auf die Erde herab, wo es eine schreckliche Lache bildete. Rudolf lag auf der Seite, die Hand hielt noch immer den Revolver, der Schädel war fast völlig zerschmettert. Das Bett bauschte sich ein wenig und Graf Rojos lüftete die Decken, Marie Vezera lag unter ihnen, tot. Auch sie hatte einen Kopfschuss. Aus dieser anschaulichen Darstellung Professor Widerhofers, die einen durchaus wahrhaften Eindruck macht, Dr. Widerhofer hatte sich bekanntlich auch geweigert, als Todesursache des Kronprinzen einen Schlaganfall amtlich festzustellen, geht also unzweideutig hervor, dass Rudolf zuerst seine Geliebte und dann sich selber getötet hat. Dies wird überdies durch das aufgenommene Protokoll voll inhaltlich bestätigt, aus dem die wesentlichen Stellen hier wiedergegeben seien. Erstens, Kronprinz Rudolf ist an Zertrümmerung des Schädels gestorben. Zweitens, diese Zertrümmerung wurde durch die einen aus unmittelbarer Nähe abgefeuerten Schuss gegen die rechte vordere Schläfengegend bewirkt. Drittens, der Schuss aus einem Revolver mittleren Kalibers war geeignet, die beschriebene Verletzung zu erzeugen. Viertens, das Projektil ist nicht aufgefunden worden, da es durch die über dem linken Ohr festgestellte Ausschussöffnung ausgetreten war. Fünftens, es ist zweifellos, dass der Kronprinz sich selbst den Schuss beigebracht hat und der Tod augenblicklich eingetreten ist und so weiter. Dieses Gutachten trägt die Unterschriften der Professoren Dr. Hoffmann, Dr. Kundrat und Dr. Widerhofer. Für einen Selbstmord spricht endlich auch die Tatsache, dass der Kronprinz mehrere Abschiedsbriefe hinterließ, gerichtet an den Kaiser, die Kaiserin, die Kronprinzessin, den Herzog von Braganza und an den Sektionschef Signoni. Die Briefe an die beiden Letztgenannten wurden seinerzeit in den Zeitungen veröffentlicht. Aus ihnen geht hervor, dass der Kronprinz unter dem Einflusse dritter Personen gehandelt hat. Von außen her wirkten Umstände auf ihn ein, die ihm die Waffe in die Hand drückten. »Ich muss aus dem Leben scheiden«, heißt es in dem Schreiben an den Sektionschef, und »Ich muss sterben, ich konnte nicht anders handeln« in dem kurzen Brief an den Herzog von Braganza. Auch von der Baronesse Vezera fand sich ein Abschiedsschreiben vor, das an ihre Mutter gerichtet war. Darin heißt es »Ich sterbe mit Rudolf, wir lieben uns zu innig«. Schon aus diesen wenigen Worten geht die Sinnlosigkeit jenes Gerüchtes hervor, wonach sie den Kronprinzen, während er schlief, mittels eines Rasiermessers entmannt haben soll. Angeblich wurde es durch Aristides Baltazzi in Umlauf gesetzt, der ja besondere Gründe dafür haben mochte. Richtig ist, dass der Kronprinz Selbstmord verübt hat. Ebenso richtig ist jedoch, dass er sich nicht freiwillig getötet hat. Aus diesem Umstand erklärt sich auch die Vornahme der kirchlichen Einsegnung, die ursprünglich vom Vatikan verweigert und erst nach einem aufklärenden Telegramm des Kaisers gestattet worden war. Offen bleibt aber noch immer die Frage nach dem Beweggrund. Dass nicht bloß eine Liebestragödie vorlag, wurde schon früher betont. Rudolfs Tod hat eben einen ausgesprochen politischen Hintergrund. Er befand sich, um es kurz zu sagen, in den Händen der Freimaurer, deren dunklen Plänen er zum Opfer fiel. Es handelte sich um nichts Geringeres als um einen Staatsstreich, um Ungarn zur vollen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu verhelfen. Franz Josef sollte entthront und Rudolf König von Ungarn werden. Österreichs Krone war für Erzherzog Johann von Toskana bestimmt. Ohne jede Voreingenommenheit sei hier festgestellt, dass dieser Prinz, der jüngste des Großherzogs von Toskana, auch der geeignete Mann hierfür war. Ihm ist es umso eher zuzutrauen, dass er dem Plane seines gewaltsamen Umsturzes willfährig gegenüberstand, als er sich schon 2 Jahre vorher eigenmächtig um den bulgarischen Fürstenthron beworben hatte. Das war auch der Grund, weshalb er vom Kommando der 3. Infanteriedivision in Linz plötzlich enthoben wurde. Erzherzog Johann war ein freier Geist, der schon früher durch seine mutige, aufsehenerregende Schrift, Brill oder Erziehung die Augen der Öffentlichkeit auf sich gelenkt hatte. Er war mit Rudolf, der um 6 Jahre jünger war, als er eng befreundet, beim Kaiser jedoch schlicht angeschrieben. Nachdem durch Rudolfs Selbstmord der Plan gescheitert war, verzichtete der Erzherzog auf Rang und Würden, nahm den Namen Johann Ort an, ging ins Ausland und rüstete ein Kauffahrerschiff, die Margarita, aus. Im Jahre 1891 ging dieses Schiff an der Südküste Südamerikas angeblich zugrunde, seit dieser Zeit ist Johann Ort verschollen. Nimmt man die Behauptung, dass Rudolf sich in den Händen der Freimaurer befunden hat, als wahr an, So findet das Rätsel, das über des Kronprinzen Ende schwebt, seine volle und restlose Lösung. Gleichzeitig findet aber auch das geheimnisvolle Verschwinden Johann Orts eine Aufklärung, die bisher noch nicht versucht worden ist. Wenn sich der Kronprinz, wie die Kaiserin ihrer Nichte, der Baronin Wallersee, gelegentlich einmal sagte, wirklich in den Händen der Freimaurer befand, so muss er unbedingt selbst Freimaurer gewesen sein, denn nur einem Freimaurer können Freimaurer Befehle gegeben und von ihm Gehorsam erzwingen. Dann finden sich aber auch alle die dunklen Andeutungen und Äußerungen, die uns als vom Kronprinzen herstammen, überliefert sind, mit einem Schlage ihre einwandfreie Erklärung. »Du kannst dir die Wirrnis nicht vorstellen, die mich umstrickt«, sagte er bei Gelegenheit zu seiner Cousine, der Gräfin Larisch. »Ich bin selbst in großer Gefahr. Ich stehe am Rande eines Abgrundes. Jeden Augenblick kann der Kaiser die Durchsuchung meiner Papiere anordnen. Derlei Aussprüche, die gewiss nicht erfunden sind, weisen deutlich auf ganz außergewöhnliche Verhältnisse hin, die notgedrungen mit politischen Dingen zusammenhängen müssen.«